Was, Arka, sagest du? Zitternd höre ich dich an. Länger nicht kann ich nun schweigen. Im Tempel dort harret ein Gotte, um einer Zorn erfüllten Göttin sein Kind zu opfern. Mein Gemahl, mein Vater, wäre es möglich, ihre Götter. Das Opfer, das die Göttin verlangt. Immer werden es